Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass es mich kurz sehen. Hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.